Telekom Fernsprecher Paul Linke Ufer Ecke Mariannenstraße an Radio Aporie. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein auf der Seite liegender Coffee-to-go-Becher, sehr gut im Wachstum stehende Unkrautpflanzen und ein abgedecktes, mit einer Plane abgedecktes Motorrad eines unbekannten Typs. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.